1. Korinther, Kapitel 9. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christum gesehen? Seid ihr nicht mein Werk in dem Herrn? Bin ich andern nicht ein Apostel, so bin ich doch euer Apostel. Denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr in dem Herrn. Wenn man mich fragt, so antworte ich also, haben wir nicht Macht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch Macht, eine Schwester zum Weibe umherzuführen, wie die anderen Apostel und des Herrn Brüder und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas nicht Macht, solches zu tun? Welcher zieht jemals in den Krieg auf seinen eigenen Sold? Welcher pflanzet einen Weinberg und isset nicht von seiner Frucht? Oder welcher weidet eine Herde und isset nicht von der Milch der Herde? Rede ich aber solches auf Menschenweise? Sagt nicht solches das Gesetz auch? Denn im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, der da drischet. Sorget Gott für die Ochsen? Oder sagt er es nicht aller Dinge um unsertwillen? Denn es ist ja um unsertwillen geschrieben. Denn der da pflüget, soll auf Hoffnung pflügen, und der da drischt, soll auf Hoffnung dreschen, dass er seiner Hoffnung teilhaftig werde. So wir euch das Geistliche säen, ist's ein groß Ding, ob wir euer Leibliches ernten? So aber andere dieser Macht an euch teilhaftig sind, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben solche Macht nicht gebraucht, sondern wir vertragen allerlei, dass wir nicht dem Evangelium Christi ein Hindernis machen. Wisset ihr nicht, dass die da opfern, essen vom Opfer und die des Altars pflegen, genießen des Altars? Also hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sollen sich vom Evangelium nähren. Ich aber habe der keines gebraucht. Ich schreibe auch nicht darum davon, dass es mit mir also sollte gehalten werden. Es wäre mir lieber, ich stürbe, denn dass mir jemand meinen Ruhm sollte zunichte machen. Denn, dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Tue ich's gerne, so wird mir gelohnet, tue ich's aber ungerne, so ist mir das Amt doch befohlen. Was ist denn nun mein Lohn? Nämlich, dass ich predige das Evangelium Christi und tue dasselbige frei, umsonst, auf dass ich nicht meiner Freiheit missbrauche am Evangelium. Denn wiewohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knechte gemacht, auf dass ich ihrer viel gewinne. Den Juden bin ich worden als ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich worden als unter dem Gesetz, auf dass ich die, so unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich als ohne Gesetz worden, so ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, auf dass ich die, so ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich worden als ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei worden, auf dass ich allenthalben, ja etliche selig mache. Solches aber tue ich um des Evangeliums willen, auf dass ich sein teilhaftig werde. Wisset ihr nicht, dass die so in den Schranken laufen? Die laufen alle, aber einer erlanget das Kleinod. Laufet nun also, dass ihr es ergreifet. Ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges. Jene also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber also nicht als aufs Ungewisse, ich fechte also nicht als der in die Luft streichet, sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde.